Kapitel 5. Die Anamnese. Übung 5.2. Hörverständnis. Beispiel-Anamnese-Gespräch mit Eva Schneider. Guten Tag, Frau Schneider. Mein Name ist Dr. Neuberger. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Was kann ich für Sie tun? Seit gestern Abend habe ich Schmerzen im rechten Bein. Das Bein ist auch dicker geworden und fühlt sich warm an. Ich habe versucht, das Bein mit feuchten Wickeln zu kühlen, aber über Nacht ist es nur schlimmer geworden. Ich war denn in der Praxis von Frau Dr. Huth und die hat mich ins Krankenhaus zu Ihnen eingewiesen. Können Sie den Ort der Schmerzen genauer beschreiben? Es ist der gesamte rechte Unterschenkel vom Knie an abwärts. Können Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie vergleichbar mit einem Brennen, einem Stechen oder eher einem Drücken? Ich würde sagen, es ist am ehesten ein Drücken. Haben Sie den Eindruck, dass die Schmerzen von einem bestimmten Punkt ausgehen oder dass sie in eine bestimmte Richtung ausstrahlen? Nein, das kann ich nicht sagen. Es ist einfach nur der Unterschenkel, aber vielleicht besonders in der Wade. Können Sie sich an einen Auslöser für die Schmerzen erinnern, zum Beispiel eine Verletzung? Gibt es irgendetwas, das die Schmerzen lindert oder aber verstärkt? Nein, verletzt habe ich mich nicht. Das war ja das Komische. Es hat einfach so auf der Arbeit angefangen. Im Stehen sind die Schmerzen dann immer stärker geworden. Ein wenig besser wurde es, als ich zu Hause die Beine höher gelegt habe. Die Kühlung hat, wie gesagt, nichts gebracht. Können Sie die Situation genauer beschreiben, als die Schmerzen aufgetreten sind? Was haben Sie auf der Arbeit getan? Ich arbeite als Verkäuferin in einem großen Kaufhaus. Da muss ich den ganzen Tag stehen. Die Schmerzen haben gegen Ende meiner Schicht angefangen. Ich dachte zuerst, dass meine Beine einfach nur müde wären. Haben Sie sonst noch irgendwelche anderen Beschwerden bemerkt? Sie haben bereits von einer Schwellung gesprochen und davon, dass das Bein sich wärmer anfühlt. Ja, ich habe den Eindruck, dass mein Unterschenkel auch röter geworden ist seit gestern Abend. Wie fühlen Sie sich allgemein? Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen insgesamt schlecht geht? Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost bemerkt? Nein, eigentlich nicht. Sonst fühle ich mich gut. In Ordnung. Ich würde Ihnen nun gern einige Fragen zu Ihrer Vorgeschichte stellen. Haben Sie irgendwelche wichtigen Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel des Herzens, der Lungen oder des Bauchraums? Gab es in der Vergangenheit wichtige Operationen? Nein, da fällt mir nichts ein, außer mein Heuschnupfen. Ich bin allergisch gegen Gräser. Und dann hatte ich noch eine Operation am Blinddarm, das ist aber schon 10 Jahre her. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Gegen den Heuschnupfen nehme ich zurzeit Loratadin, aber nur während der Saison, sonst nur die Pille. Gibt es Medikamente, gegen die Sie allergisch sind? Nein, davon wüsste ich nichts. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar allgemeine Fragen stellen. Wie alt sind Sie? 28 Jahre. Wie groß sind Sie und wie schwer? Hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit merklich verändert? Ich bin ungefähr 1,65 Meter groß und wiege 78 Kilogramm. Mein Gewicht hat sich kaum verändert. Vielleicht habe ich etwas zugenommen. Schlafen Sie gut oder haben Sie Probleme, ein- oder durchzuschlafen? Nein, da habe ich keine Probleme. Gibt es Probleme beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Nein. Darf ich Sie fragen, ob es Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr gibt, Schmerzen zum Beispiel? Nein, gibt es nicht. Ist Ihre Monatsblutung regelmäßig? Könnte es sein, dass Sie zurzeit schwanger sind? Nein, die Regel ist unverändert und die Pille habe ich jeden Tag genommen. Rauchen Sie, trinken Sie Alkohol oder nehmen Sie sonstige Drogen? Nun ja, ich rauche, aber sonst nichts. Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag und wie lange rauchen Sie schon? Ungefähr eine halbe Schachtel pro Tag, würde ich sagen. Angefangen habe ich mit 18 Jahren. Aha, Sie rauchen also seit 10 Jahren? Ja. Darf ich Sie noch fragen, ob Ihr Vater, Ihre Mutter oder Ihre Geschwister erkrankt sind, an ernstzunehmenden Beschwerden leiden, also zum Beispiel Krebs, Bluthochdruck, Zucker? Mein Vater hat seit Jahren hohen Blutdruck, meine Mutter hat Zucker und diese Schmerzen im Bein, so wie ich gerade welche habe, hatte sie auch schon mehrmals. Meine Schwestern sind, soweit ich weiß, gesund. Sie sagten bereits, dass Sie als Verkäuferin arbeiten. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Nein, verheiratet bin ich nicht und Kinder habe ich auch noch keine. Gut, ich denke, ich habe vorerst alle für mich wichtigen Fragen gestellt. Haben Sie noch Fragen? Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten? Nein, ich glaube nicht. Als nächstes würde ich Sie gerne körperlich untersuchen.